wenn dir das Leben auch manch Wunsch verneint. Was kannst du denn dagegen schon? Doch was dir hier auch oft unmöglich scheint, kann Gott für deine Seele tun. Zu vertrauen und sagen, Herr, ich bin ganz dein. Er bringt uns durch, bis wir sein Antlitz schauen. Er lässt uns nimmer mehr allein. Verloren geht die schöne Jugendzeit. Noch warten, oh mein Freund. Gott ruft dich heute, sag, bist du bereit? Schon viele haben es versäumt. Komm, wie du bist, mit deiner Sündenlast und nimm den Herrn im Glauben an. Das Kreuz, was du verschuldet hast, aus Liebe hat er das getan. Das wahre Glück ist nicht im vielen Geld, was bringt schon Reichtum, Ehr und Ruhm? Doch was sich dir hier oft unmöglich stellt, kann Gott für deine Seele tun. Wir brauchen ihm nur völlig zu vertrauen und sagen, Herr, so führe mich. Er bringt uns durch, bis wir sein schon. Er lässt uns nimmer mehr im Stich.